aus der Neuköllner Weisestraße, konkreter Weisestraße 16 und 16a, die sind verkauft worden und fühlen sich sehr, sehr bedroht. Und was es damit auf sich hat, das haben sie am vergangenen Wochenende auf einer Kundgebung in Neukölln bekannt gemacht. Und wir hören jetzt im Folgenden einige Eindrücke. Mieterinnen der Weisestraße 16 und 16a fürchten um die Zukunft unserer Häuser. Am 2. Juni wurden wir an die Silaground GmbH verkauft. Die Nachricht über den Verkauf unserer Häuser hat uns alle sehr getroffen. Viele uns können seitdem nicht mehr ruhig schlafen und sind sehr besorgt. Wenn der Käufer neben seinen wirtschaftlichen Interessen auch an unserem Wohl interessiert wäre, so hätte er sich sicherlich schon bei uns gemeldet oder wäre bereit, eine Abwendungserklärung zu unterzeichnen, womit wir von einer akuten Verdrängung zumindest temporär geschützt werden. Allein die Vorstellung, hier irgendwann nicht mehr leben zu können, löst bei vielen Mieterinnen schlechte Gefühle aus. Da ist ein Ehepaar, das seit Anbeginn dieser Häuser hier lebt, nunmehr seit 66 Jahren. Seit fast 50 Jahren wohnt hier eine andere Frau, die sich um viele Mitmenschen aus der Nachbarschaft kümmert. Sie hat immer ein offenes Ohr und bekocht ein betagtes Ehepaar aus der Nachbarschaft. Da ist ein alter Herr, der auch schon immer hier lebt und bei dem Gedanken an seine Zeit in der Weisestraße 16 vor versammelter Mieterinnenschaft in Tränen ausgebrochen ist. Hier pflanzte er den Innenhof zierenden Rosen, zog seinen Sohn groß und begleitete seine Frau bis zu ihrem Tod. Neben den wahrlich Alteingesessenen gesellen sich RentnerInnen, ArbeitnehmerInnen, vom Gärtner über den Erzieher bis hin zur Fotografin, StudentInnen, Schulkinder und ein Kindergartenkind. Manche verbindet eine tiefe Freundschaft. Schwere Zeiten wurden miteinander durchgestanden. Viele sehen sich täglich und tauschen sich aus. Manche genießen schlicht ihr Zuhause und leben zurückgezogener. Insgesamt ist dies eine friedliche MieterInnengemeinschaft, die vielen von uns einen sozialen Halt gibt. Wir haben uns zusammengeschlossen und wissen ganz klar, wir wollen, dass dies ein Mietshaus bleibt, auch in Zukunft. Deshalb kämpfen wir für das Vorkaufsrecht. Die Weisestraße 16 und 16a sollte ein bezahlbares, schlichtes und dennoch charmantes Mietshaus bleiben. Auch für MieterInnen, die nach uns kommen. Der Schillerkiez würde sonst eine seiner Lachfalten verlieren. Durch die Infowand und den bekannten Gabenzaun sind unsere Häuser allseits im Kiez bekannt. Der Gabenzaun bringt täglich die unterschiedlichsten Menschen ins Gespräch. Unsere Häuser, aber auch seine BewohnerInnen, prägen den Schillerkiez mit. Unsere Forderung ist, dass das Vorkaufsrecht keine Augenwischerei sein sollte. Es sollte real zur Anwendung kommen. Bezahlbarer Wohnraum sollte keine Frage sein, denn Wohnen ist ein Grund- und Menschenrecht. Schön, dass ihr alle da seid. Ich würde euch gerne ein bisschen was über unseren Käufer erzählen, über die Silaground Group. Die MieterInnen der Weisestraße 16 und 16a sind wütend. Mir sieht man das nicht immer unbedingt an, wenn ich wütend bin, aber ich bin wütend. Die Silaground GmbH hat die Weisestraße 16 und 16a am 2. Juni gekauft. Vorgestellt hat sie sich bisher nicht. Das Grundbuchamt musste uns sagen, wer der neue Eigentümer ist. Die Silaground ist ein auf die Vermarktung von Eigentumswohnungen spezialisiertes Unternehmen. Mit nur ein wenig Vorstellungskraft kann man sich in etwa denken, wohin diese Reise mit der Weisestraße 16 und 16a gehen soll. Ich möchte trotzdem ein wenig nachhelfen. 2014 kaufte die Sala Ground ein Mehrfamilienhaus in Halensee. Die MieterInnen erhielten nach einem Jahr Modernisierungsankündigungen. Nach und nach zogen alle MieterInnen aus, weil das Wohnen immer unerträglicher wurde. Eine 102-jährige Bewohnerin jedoch blieb. Was dann folgte, nennt man auch kalte Entmietung. Nachdem die zugegeben veraltete Heizungsanlage immer wieder abgestellt wurde, wurde sie 2018 komplett abgestellt, ohne dies der alten Dame mitzuteilen. Der Vermieter, also die Sala Ground, und mit ihr der Geschäftsführer Lars Bruch, wurde erst durch eine einstweilige Verfügung des Amtsgerichts Charlottenburg dazu gebracht, Elektroheizkörper zur Verfügung zu stellen. Gegenüber dem Mietermagazin betonte Lars Bruch persönlich, dass er den Sonderstatus und den Wunsch der Mieterin, in der Wohnung zu bleiben, respektiere. Ich sage an dieser Stelle, nicht die Wünsche von MieterInnen sind hochmütig zu respektieren, sondern die Rechte von MieterInnen sind durchzusetzen. Die Mieterin hatte auch ohne den Respekt. Die Mieterin hatte auch ohne den Respekt von Lars Bruch ein Recht auf diese Wohnung mit einer Heizung. Um die unverhältnismäßig hohen Stromkosten für die Elektroheizkörper von mehreren tausend Euro zu bezahlen, musste die alte Dame einen Kredit aufnehmen. Ein weiteres Beispiel. Die Görlitzer Straße 49 wurde 2013 von der Sala Ground gekauft. Ein Jahr später wurde bereits die Umwandlung in Eigentumswohnungen, der Dachausbau und der Bau eines vierstöckigen Gartenhauses angekündigt. Der Antrag des vierstöckigen Gartenhauses beruhte auf falschen Angaben. Es würde angeblich auf 3 Pkw-Stellplätze gebaut werden, obwohl es sich um einen schönen Garten handelte. Zu guter Letzt wurden die Anträge nach vielem Hin und Her genehmigt. Mit dem Haus wurde aber noch weiter spekuliert. Es wurde 2016 an die FAM Dufar GmbH weiterverkauft. Das hätte verhindert werden können. An genau der Stelle hätte das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg das Vorkaufsrecht über eine Genossenschaft wahrnehmen können. Eine Genossenschaft war zu dem Zeitpunkt, als Sala Ground das Haus wieder loswerden wollte, am Kauf interessiert. Aber das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg erlaubte der FAM den Kauf. 2018 wurde die Umwandlung dann in Eigentumswohnungen genehmigt. Jetzt könnte man denken, wir sind in erster Linie wütend auf die Sala Ground. Natürlich finden wir es moralisch höchst fragwürdig, aus einem menschlichen Grundbedürfnis sehr viel Geld zu machen. Ich könnte nachts nicht gut schlafen. Unsere Wut richtet sich dennoch mehr auf die Verantwortlichen für die Durchführung des Milieuschutzes. Das Bezirksamt Neukölln hat es deutlich vor Augen. Die Sala Ground wird das Milieu nicht schützen. Sie wird wahrscheinlich zu einem Austausch im Schillerkiez beitragen. Ich muss es nicht noch einmal betonen, aber manche von uns wohnen seit 1955 hier. Die Zusammensetzung des Hauses spiegelt genau die Vielfalt, die Unternehmen wie die Sala Ground überhaupt erst anzieht und ihnen den Profit ermöglicht. Lange ist es nicht her, dass der Schillerkiez ein recht unbeliebtes Pflaster war. Was sollen wir nun also mit einer Prise Hoffnung durch den sogenannten Milieuschutz und durch das Vorkaufsrecht, wenn wir doch wissen, dass es höchst selten zur Anwendung kommt? Sollte das Bezirksamt sein Vorkaufsrecht nicht wahrnehmen, so lässt er uns wissentlich hängen. So wie auch die Görlitzer 49, erst mit der Sala Ground und dann mit der FAM, hängen gelassen wurde. Solidarität an dieser Stelle an die MieterInnen der Görlitzer 49 und auch an alle anderen bedrohten Häuser. Das Bezirksamt wird dann die Schuld tragen müssen an der psychischen Last, die für die MieterInnen der Weisestraße 16 und 16a entstehen wird. Ich weiß, dass so manche, auch Ältere, schon jetzt nicht mehr gut schlafen. Diese Schuld muss immer auch im Kontext des Versagens der Wohnungspolitik der letzten Jahre gesehen werden. Der Ausverkauf der Stadt ist hausgemachte Sache. Liebe Vertreterin des Bezirksamts Neukölln, nehmt die Prise Hoffnung in die Hand und schützt das hier ansässige Milieu vor der Sala Ground. Dabei darf die Ausübung des Vorkaufsrechts über sogenannte geeignete Dritte nicht davon abhängig sein, ob der Kauf unserer Häuser rentabel ist. Wir sind anscheinend nicht so rentabel, weil unsere Kaltmieten relativ niedrig sind, dass man eher über das Vorkaufsrecht geschützt wird, wenn man sowieso schon hohe Kaltmieten zahlt, führt den Milieuschutz jedoch ad absurdum. Also, liebe VertreterInnen des Bezirksamts Neukölln, handeln Sie klug und schützen Sie uns. Radioaktiv Berlin, das eben hier gehörte, Stimmen von Mieterinnen und Mietern aus der Weisestraße 16 und 16a, die für den Verbleib ihrer Wohnung kämpfen, also gegen die Umwandlung in Eigentum und für das Vorkaufsrecht, wo sie Druck auf den Bezirk ausüben wollen. Es waren auch Vertreter des Bezirksamts da, namentlich von der Grünen Partei. Einer von denen hat dort auch gesprochen, aber hat im Prinzip nicht viel sagen können, außer dass er das toll findet, dass sich die Leute organisieren und sie ansonsten doch bei der Bundestagswahl ihr Kreuz an der richtigen Stelle machen sollten. Sehr durchsichtig diese Aktivität, deswegen werden wir solche Beiträge hier nicht spielen. Aber es gab noch andere Nachbarn, die dort was zu sagen hatten. Hört selbst. Hier zunächst jemand aus der Hermannstraße 48. Wir dafür, unser Haus selbst zu kaufen und zu verwalten. Wir haben schon viel erreicht, aber leider sind wir noch nicht am Ziel. Der Bezirk hat zwar im Februar das Vorkaufsrecht zu unseren Gunsten ausgeübt, aber sowohl die Käuferin als auch die Verkäuferin haben Widerspruch dagegen eingereicht. Ja, richtig gehört. Die Verkäuferin auch. Es ist ihr anscheinend nicht egal, von wem sie die vielen Millionen bekommt. Sie möchte ihre Häuser unbedingt an eine dubiose Immobilienfirma verkaufen und nicht an uns, die Menschen, die seit Jahrzehnten hier leben. Sie will offenbar sogar lieber einen langwierigen Rechtsstreit ausweiten, als das Haus einfach in unsere Hände zu geben. Soweit so skurril, aber es wird noch besser. Die H48 besteht aus mehreren Gebäudeteilen. Und eins davon ist ein historisches Fabrikgebäude. Dieses wird größtenteils von großen Wohngemeinschaften genutzt, die dort zum Teil seit den 80ern existieren. Ja, dort wird gewohnt, allerdings mit Gewerbemietverträgen. Das ist in Berlin leider keine Seltenheit. Damals, in den 80ern und 90ern, waren solche Fabriketagen für Gewerbe unattraktiv und so ließen viele Vermieter und Vermieterinnen WGs dort einziehen, ohne eine baurechtliche Umnutzung vorzunehmen. Und daher eben mit Gewerbemietverträgen, die keinerlei Kündigungsschutz bieten. Die Tatsache, dass im Fabrikgebäude der H48 gewohnt wird, war und ist nicht nur den Nachbarn und Nachbarinnen in den Vorderhäusern, sondern im ganzen Kiez bekannt. Sogar auf einer Infotafel vor dem Haus, die das Quartiersmanagement vor 20 Jahren aufgestellt hat, steht drauf, dass sich in dem Fabrikgebäude WGs befinden. In ihrem Widerspruch behauptet die Eigentümerin jetzt, sie habe das nicht gewusst. Dabei hat sie selbst Jahr für Jahr die Fabriketagen umbauen lassen und war bei unzähligen Terminen in den Wohnungen drin. Die Zimmer mit den fest eingebauten Kochbetten, Küchen, Wohnzimmer, Badezimmer mit Badewannen und Duschen können ihr dabei, selbst bei größter Ignoranz, unmöglich entgangen sein. Wenn sie sagt, sie habe von der Wohnnutzung nichts gewusst, ist es nichts anderes als eine sehr dreiste Lüge. Es ist natürlich kein Wunder, dass ausgerechnet das Fabrikgebäude zum Hauptstreitpunkt gemacht wird. Denn aus Investorensicht ist das eine wahre Goldgrube. Die WGs rausschmeißen, die haben ja keinen Kündigungsschutz, schick durchsanieren und dann an zahlungskräftige Startups vermieten. Ein Traumobjekt. Dass diese Szenarien nicht aus der Luft gegriffen sind, mussten wir schon am eigenen Leib erfahren. Eine WG wurde bereits gekündigt und kalt geräumt, als sie die Schlüssel nicht übergeben wollte. Weitere WGs haben Abmahnungen und Kündigungsandrohungen erhalten. Wir finden es nicht hinnehmbar, mitten im laufenden Widerspruchsverfahren Menschen aus ihrer Wohnung zu werfen. Mal davon abgesehen, dass es immer ein Skandal ist, Menschen aus ihrer Wohnung zu werfen. Auch wenn die Situation im Fabrikgebäude besonders prekär ist, die Bewohnerinnen in den Vorderhäusern fürchten ebenfalls um ihr Zuhause. Was Aufwertung, Verdrängen und Luxussanieren bedeutet, müssen wir schließlich täglich in unserer Nachbarinnenschaft beobachten. Nahezu täglich erreichen uns Nachrichten von weiteren Häusern im Kiez, die verkauft wurden. Aber mit jedem verkauften Haus organisiert sich auch eine Hausgemeinschaft, die für den Erhalt ihres Wohnraums kämpft, so wie hier an der Weisestraße. Lasst uns also gemeinsam laut sein, ob Fabriketage oder Plattenbau, ob Hermannstraße oder Weisestraße, Wohnraum darf keine Ware sein. Gentrifizierung, go home. Danke. Kämpfende Mieterin in Neukölln. Und Weiße Straße, da war doch was. Genau, das Syndikat. Auch von denen hat dort jemand geredet, hört selbst. Hallo, liebe Leute aus der Weiße Straße. Hallo. Solidarische Grüße vom Syndikat. Auch wenn wir nicht mehr da hinten sind, sind wir natürlich weiterhin in Gedanken bei euch und auch aktiv mit auf der Straße. Heute ist das dritte Mal diese Woche, dass hier in der Straße eine Demo bzw. Kundgebung gegen den Mietenwahnsinn und den Ausverkauf der Stadt stattfindet. Die Demo am Dienstag hat mal wieder gezeigt, wie viele Häuser allein in Neukölln gerade um ihr Vorkaufsrecht kämpfen. Bei dieser Zahl ist auch schon wieder klar, dass einige Häuser diesen Kampf verlieren werden. Die Situation ist einfach nur beschissen. Das Vorkaufsrecht ist eh schon unfair genug. Die Fristen sind viel zu kurz bemessen. 2 Monate ist für die Menge an Aufgaben, die man als Hausgemeinschaft hat, schon äußerst kurz. Hinzu kommt, dass man in dieser kurzen Zeit auch noch einen Drittkäufer auftreiben muss. Dieser hat dann natürlich noch weniger Zeit, sich zu überlegen, wie der Kauf überhaupt zu stemmen ist. Es wird Zeit, die Fristen für den Vorkauf endlich deutlich zu erweitern. Auch, dass ein Vorkauf zu Spekulationspreisen stattfindet, muss endlich aufhören. Wie soll denn eine Genossenschaft oder städtische Wohnungsbaugesellschaft diese Preise zahlen und anschließend nicht die Mieten massiv erhöhen müssen? Es wird auch Zeit, dass die politisch Verantwortlichen in der Stadt und im Land verstehen, was einen Staat ausmacht. Neben uns als Bürgerinnen ist es nämlich auch die öffentliche Daseinsvorsorge, bestehend aus Wasser, Strom, Gesundheit, Bildung, öffentlicher Nahverkehr, aber auch Wohnraum. Diese Grundbedürfnisse dürfen keine Ware sein. Sie sind nämlich nicht, wie die meisten Konsumgüter in unserer kapitalistischen Welt, immer wieder reproduzierbar. Wohnen ist ein Menschenrecht. Und bis wir das erreicht haben, bleibt uns nichts weiter, als uns für unsere Häuser, Kieze, ja unsere gesamte Stadt zu kämpfen. Überlassen wir Investoren wie Vonovia, bei uns Pierce Global oder hier jetzt Sala Ground nicht die Stadt. Der leider vor Gericht gescheiterte Mietendeckel kam auch nur zustande, weil wir als Mieterinnen dieser Stadt immer wieder laut und zahlreich auf die Straßen gegangen sind. Das Urteil zum Mietendeckel macht aber auch Mut, weil darin explizit gesagt wird, dass ein Mietendeckel auf Landesebene nicht geht, aber auf Bundesebene durchaus möglich wäre. Und damit dürfte auch klar sein, wofür wir uns neben unserem direkten Kampf für unsere Häuser und Kieze noch aktiv einbringen sollten. Eine Möglichkeit dazu wird die bundesweite Mietendemo am 11. September sein, die hier in Berlin stattfindet. Genauer Ort und Zeit sind, glaube ich, noch nicht bekannt, aber werdet ihr dann mit ganz vielen Plakaten sicherlich überall in der Stadt sehen. Bei den Wahlen im September werden wir auch über das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen abstimmen dürfen. Damit es soweit überhaupt kam, haben knapp 350.000 Berlinerinnen dafür unterschrieben. Das sind mehr Unterschriften, als die SPD bei der letzten Berlinwahl Stimmen erhalten hat. Zeigen wir der Politik, wie viele wir sind und wie unzufrieden wir mit ihrer Stadtentwicklungspolitik sind. Bis dahin kämpfen wir für jedes Haus, jeden Jugendclub, jede Buchhandlung, jede Kneipe, jeden Wagenplatz, einfach für eine Stadt, in der wir alle gerne leben, arbeiten und feiern wollen. Und der nächste Anlass, hier in der Weisestraße auf die Straße zu gehen, ist der 7. August. Das ist der Jahrestag der Räumung unserer geliebten Kneipe. Und deshalb organisieren wir mit einigen Nachbarinnen und Anwohnerinnen eine Kundgebung dieses Jahr. Sie wird von 14 bis 22 Uhr stattfinden. Es wird Redebeiträge, Performances, Ausstellungen und auch Live-Musik geben. Und bis dahin und überhaupt bleiben wir widerständig und wehren uns gegen den Ausverkauf der Stadt. Die Weise 16 bleibt in den Händen ihrer Bewohnerinnen. Danke euch. Es gab noch viele weitere interessante Beiträge auf dieser Kundgebung in der Weisestraße, die vor einigen Tagen dort stattfand. Zum Beispiel aus dem Lasker-Kiez in Lichtenberg, wo Menschen auch selbstorganisiert gegen ihre Verdrängung kämpfen, oder aus der Weserstraße. Es folgte dann auch eine sehr interessante Abhandlung über den neoliberalen Gehalt des Mietenmarktes und warum diese Konzerne so begünstigt werden durch die herrschende Politik und warum das alles kein Zufall ist, was wir in den letzten Jahren hier in Berlin zum Beispiel erleben. Aber dafür fehlt jetzt leider die Zeit. Vielleicht werde ich das an anderer Stelle nachholen. Am Ende des Redebeitrags aus dem Syndikat wurde es bereits erwähnt, am Samstag, den 7. August, findet eine große Kundgebung in der Weisestraße statt. Die wird hoffentlich sehr groß. Dazu können wir auch alle beitragen, indem wir dorthin gehen oder vielleicht selber auch was machen. Eine Kundgebung am Jahrestag der Räumung des Syndikats vor dem Syndikat in der Weisestraße zwischen Herford und Selchower Straße wird das stattfinden. Auch dort, wo der Stadtteilladen Lunte ist. Also merkt euch das vor, sagt anderen Bescheid und kommt dahin am 7. August. Ich glaube, nachmittags um 2 geht es los und es ist für den ganzen Tag bis abends um 7 Programm vorbereitet. Es werden auch Bands dort spielen. Es werden sehr, sehr viele Mieterinneninitiativen dort was zu sagen haben. Das Syndikat lebt und der Schiller-Kiez, der kämpft gegen die Spekulanten auch am 7. August. Call it. Ahora estás escuchando Radioactiv Berlin. Vor einem knappen Jahr kam in der JVA Moabit der Gefangene Ferhat Mayouf zu Tode. Viele sagen auch, er wurde umgebracht. Und ich habe jetzt jemanden hier von den Criminals for Freedom. Hallo. Hallo. Und ich habe gesehen, am 23. Juli findet eine Demonstration statt. Die wird unter anderem von euch und anderen Gruppen organisiert. Erzähl uns doch vielleicht erstmal, wer ist Ferhat Mayouf, und später reden wir über die Demo. Genau, du sagtest es ja gerade, Ferhat Mayouf wurde ermordet. Ferhats Geschichte fängt aber eigentlich schon viel, viel früher an. Seine Geschichte der staatlichen Gewalt beginnt bei der Festnahme, wahrscheinlich auch da früher, aber seit der Festnahme haben wir es auf jeden Fall dokumentiert bekommen. Er wurde festgenommen in Neukölln, der Vorwurf war Diebstahl und ist dann direkt dafür in den Knast gewandert. Und das nur, weil er keine deutsche Staatsangehörigkeit hatte. Also Leute, die eigentlich einen Diebstahl, den Diebstahl vorgeworfen wird, die kommen eigentlich nicht direkt dann in den Knast. Aber Ferhat hatte eben keine deutsche Staatsangehörigkeit und ist dann sofort, oder musste sofort einwandern. Dort angekommen, hatte dann keine medizinische Behandlung bekommen, obwohl er Wunden hatte, die er zeigte, und obwohl er auch Rippenbrüche hatte, die er von den Bullen bekommen hatte. Die hatten ihn nämlich bei der Festnahme verprügelt. Auch das ist so ein Punkt, wo auf jeden Fall die staatliche Gewalt zugeschlagen hat, direkt bei der Festnahme in Form von Bullen, die halt Ferhat misshandelt haben. Und in Moabit, also in der Untersuchungshaft, wurde er nicht untersucht oder behandelt? Genau, er wurde weder auf die Rippenbrüche noch auf die Wunden, die er zeigte, untersucht bzw. behandelt. Er hatte sogar auch gesagt, dass es ihm nicht gut geht und er eine psychologische Hilfe haben möchte. Auch das wurde ihm verwehrt. Er wurde stattdessen sogar 23 Stunden in die Zelle weggesperrt. Das heißt, er hat sofort Isolationshaft bekommen. Und das wissen wir von seinem Bruder, es wurden dann auch Foltermethoden wie 24 Stunden Licht in der Zelle eingesetzt. Das heißt, durch und durch, körperlich wie psychisch, komplette Misshandlung seit der Festnahme. Die Gefangenen, die mit ihm auf demselben Trakt waren, die sagten auch, das ist auch ein Satz, der bei uns im Aufruf mit drinne steht, dass es einen Tag gab, an dem sich Ferhat vom Wesen her veränderte, und das war der Tag, an dem die Wärter in seine Zelle gingen und draufhauten, und das ist dann der nächste Punkt. Angekommen in Moabit wurde er von Wärtern dann auch nochmal verprügelt. Wir hatten da Gefangene gefragt, ob sie den Grund dafür kennen, und das hört sich jetzt auch ein bisschen, naja, ich sag mal bescheuert an, weil es gibt keinen Grund, Leute einfach so zu verprügeln, vor allem nicht im Knast, also Gefangene zu verprügeln, dafür gibt es keinen Grund. Aber man kennt ja die Situation, dass Wärter sowas sagen wie, der Gefangene hat sich gegen die Hausordnung, hat sich nicht an die Hausordnung gehalten oder gegen die Regeln dort verstoßen. Und dann verprügeln sie Leute, sowas kennt man, auch das ist natürlich, geht überhaupt nicht und ist kein Grund, aber bei Ferhat war das so nicht. Seine Regel, die er verstoßen hat, war, dass er nicht weiß ist. Und deswegen wurde er von den Wärtern ja ebenfalls misshandelt. Gut, am 23. Juli vergangenen Jahres brannte es in seiner Zelle. Was weißt du darüber? Was habt ihr da gehört? Genau, da wissen wir eben, dass auch das wurde uns von Gefangenen zugetragen. Man muss dazu sagen, wir haben alle Infos, die wir haben, von Gefangenen. Das heißt, sie sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass dieser Mord an die Öffentlichkeit an die Öffentlichkeit gebracht worden ist. Genau, der Tag verlief so, oder die Nacht eher, dass gegen 23 Uhr, kurz nach 23 Uhr, hörten Gefangene einen Gefangenen schreien. Er schrie immer wieder Feuer, Feuer und Hilfe, Hilfe. Und Gefangene hörten das über mehrere Minuten und fingen dann natürlich auch an zu brüllen. Sie brüllten in den Innenhof hinein, in den Trakt hinein, dass bitte da irgendwer kommen sollte, denn ein Gefangener brüllt eben Feuer, Feuer und Hilfe, Hilfe. Und die Gefangenen sagen selber, es hat 15 bis 20 Minuten gedauert, bis da mal irgendwer gekommen ist. Und als dann Wärter vor der Zelle standen, haben sie noch ungefähr ein 5 bis 10 minütiges Pläuschchen gehalten, haben die Zellentür nicht geöffnet und Ferhat verstarb dann starb an einer Rauchvergiftung. Ich habe einige Artikel aus der Zeit mir nochmal in Vorbereitung auf dieses Gespräch durchgelesen, im RBB, im Tagesspiegel. Und da war die Rede von Feueralarm. Wisst ihr, hat es in der JVA Moabit einen Feueralarm gegeben oder habt ihr da von den Gefangenen nichts gehört? Das haben die Gefangenen auf jeden Fall nicht gesagt und wir sind uns auch sehr sicher, wäre das passiert, hätten sie es gesagt, denn wir wissen ja sogar eher das Gegenteil, dass auch die Feuerwehr und alles, was eben eigentlich in so einem Falle vom Brand erscheinen müsste, viel zu spät gekommen ist. Also Gefangene hatten uns berichtet, dass die Feuerwehr gegen 23:40, 35 eingetroffen ist. Aber wie gesagt, sie selber wussten seit 23.05 Uhr mindestens von dem Brand. Das heißt, in dem Fall hat die Feuerwehr über 35 bis 40 Minuten gebraucht, was für Berliner Verhältnisse dann doch eher untypisch ist. Und die SchließerInnen da haben nichts unternommen, um selber Brand zu löschen? Nein, im Gegenteil. Derzeitig berufen sie sich darauf, sie sagen, sie hätten die Tür nicht öffnen können, denn die wäre zu heiß gewesen. Das ist gerade die offizielle Begründung. Womit sie nicht gerechnet haben, ist, dass zu der Zeit natürlich auch, also das muss man dazu sagen, auf demselben Trakt war ein Gefangener inhaftiert. Der ist da derzeitig nicht mehr, aber dieser Gefangene ist Feuerwehrmann vom Beruf her. Und er sagt selber, dass die Türen, die dort sind, das sind Stahltüren. Stahltüren können nicht binnen von 15 bis 20 Minuten so heiß werden, dass man sie nicht öffnen kann. Das ist totaler Quatsch. Das heißt, die Tür hätte geöffnet werden können. Genau, das ist gerade die Argumentation, auf die sie sich berufen und weswegen sie auch sagen, dass es angeblich Selbstmord gewesen wäre. Angeblich hätte er auch die Tür verbarrikadiert, sie hätten nicht reinkommen können. Aber das haben sie durch die geschlossene Tür gesehen, ja? Ja, das, okay. Genau. Das ist deren Argumentationslogik. Okay, also eine brutale Geschichte, die viele, viele Fragen offen lässt. Hat die Justiz in Berlin sich damit beschäftigt? Wisst ihr da was von? Die Justiz hat das Verfahren eingestellt. Sie haben, wie gesagt, sofort gesagt, es wäre Selbstmord gewesen. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange, aber es hat im Endeffekt maximal einige Tage bzw. ein, zwei Wochen gedauert, bis das Verfahren eingestellt worden ist und sich auf Suizid berufen worden ist. Gut. Ihr habt letztes Jahr relativ zeitnah davon erfahren, durch andere Gefangene in der JVA Moabit. Es gab dann erste Reaktionen. Ich weiß, dass es auch eine relativ spontane kleine Demonstration schon gab im vergangenen Jahr. Habt ihr nach wie vor Kontakt zu Gefangenen dort? Hat sich durch die Demonstration oder die Öffentlichkeit, es gab ja auch teilweise kritische Öffentlichkeit, hat sich da irgendwas noch entwickelt oder habt ihr irgendwas da noch mitbekommen an Reaktionen? Ja, leider. Also die ersten Reaktionen waren natürlich, dass, wie gesagt, Gefangene sind damit an die Öffentlichkeit gegangen, haben angefangen, uns natürlich die Infos zu geben. Wir haben die dann veröffentlicht und die Konsequenz, die erste war auf jeden Fall Zellendurchsuchungen bei den Gefangenen. Bei den entsprechenden Gefangenen waren auch mehr als zwei oder drei Beschlagnahmung von Schreibutensilien, persönlichen Gegenständen. Also die Gefangenen haben auf jeden Fall massive Repression erfahren, auch Verhöre gab es. Genau, die Konsequenzen leider waren sehr gravierend für die Gefangenen. Was wir auf jeden Fall aber auch mitbekommen haben, wir denken, dass es, auch wenn es sehr bitter ist, dass es solche Anlässe dafür braucht, aber es wurde auf jeden Fall im Knast sehr viel darüber geredet. Viele Gefangene haben den tatsächlichen Ablauf mitbekommen und sich darüber unterhalten, sich ausgetauscht und wie gesagt, deswegen konnten ja die Infos erst rausgehen, aber ja, die Repression haben sie dann auch sofort zu spüren bekommen. Also alle Gefangenen, die den Kontakt zur Öffentlichkeit gesucht haben, wurden schwerst dafür repressiert. Absolut, ja. Ja, Hörerinnen und Hörer dieser Sendung sind wahrscheinlich nicht überrascht, wir berichten oft über solche Dinge, meistens aus den USA, aber das hat sich am vergangenen Jahr im Juli und August hier in Berlin zugetragen. Kommen wir mal zu den angedachten Protesten. Vielleicht erstmal die Eckdaten. Ihr macht die Demo am 23. Juli, das ist der Jahrestag. Genau, das ist Todes. Der Todestag von Ferhat Mayouf. Ja. Erzähl uns doch mal, was ist da geplant, was habt ihr vorbereitet? Genau, zuerst wollen wir um 20 Uhr eine Gedenkkundgebung machen, weil es uns wichtig war, ihm adäquat zu gedenken, dafür auch einen Raum zu schaffen. Diese Gedenkkundgebung wird ungefähr eine Stunde stattfinden am U-Bahnhof Turmstraße. Und gegen 21 Uhr war es uns dann sehr wichtig, eine Demo anzuschließen, denn Morde wie diese an Ferhat Mayouf sind keine Einzelfälle. Und unsere Antwort, so unserer Meinung nach, darf dann nicht nur schweigsam und, ich sag mal, kleinlaut sein, sondern im Gegenteil sollte wütend laut und offensiv sein, um eben dem Staat zu zeigen, dass wir eine Antwort auf solche Morde finden und diese Gewalt eben nicht unbeantwortet lassen. Deswegen machen wir ab 21 Uhr eine Demo, die dann auch zum Knast führen soll. Und die Idee ist, vor dem Knast so laut zu sein, wie es nur geht, damit die Gefangenen, die immer noch im Knast verharren müssen, die immer noch sitzen und da nicht rauskommen, dass die uns hören, dass die unsere Solidarität erfahren. Deswegen wollen wir, wenn wir vor dem Knast stehen, spätestens da natürlich auch im besten Fall im Vorfeld super laut, wütend sein, offensiv, dass die uns mitbekommen und freuen uns natürlich auch, wenn Leute da selbst in die Offensive gehen, eigene Ideen mitbringen, wie wir den Gefangenen zeigen können, dass wir an ihrer Seite sind. Und du sagtest ja, es geht 8 Uhr abends los an der U-Bahnhof Turmstraße auf der Linie U9 in Moabit. Und dann wahrscheinlich ein paar Schwenker da durch den Wohnkiez, würde ich mir vorstellen, weil der Knast ist ja gar nicht weit weg von der U-Bahn. Und dann ab 9, so laut, dass die Nachtruhe nachhaltig davon beeindruckt wird, vor die JVA Moabit. Eingangs hattest du beschrieben, oder ich will da auch nochmal drauf zurückkommen, die Ferhat Mayouf wurde in Untersuchungshaft gesteckt nach einer Festnahme wegen Ladendiebstahl, wenn ich es richtig verstehe. Und das ist ja sehr, sehr ungewöhnlich. Und der Grund dafür war, er ist hatte keinen geregelten Aufenthaltsstatus. Er hat aber doch schon lange in Berlin gelebt, oder? Tatsächlich, so wie wir wissen, seit 3 Jahren. Aber genau, sie haben ihn in Untersuchungshaft gesteckt, weil eben er das keine deutsche Staatsangehörigkeit war. Also mal abgesehen von der strukturell rassistischen Gewalt, die ja in der JVA Moabit und vielen anderen Gefängnissen vorhanden ist, es ist doch unglaublich, dass ein Mensch wegen so einer, oder das ist eine Sache, über die ich sehr lange nachgedacht habe, wegen so einer Lappalie in so eine lebensbedrohliche Situation kommt, dann mehrfach offensichtlich schwer zusammengeschlagen wird. Also, ist gar keine Frage an dich, ist einfach nur nochmal eine Feststellung. Also, wie wütend das auch macht, diese Verhältnisse, weil ich denke, die wenigsten Hörerinnen und Hörer werden sich selber in die Lage versetzen können, wegen so einer Lappalie in so eine lebensbedrohliche Situation so schnell und so unmittelbar zu kommen. Und, gut. Also ich würde daran tatsächlich auch nochmal anschließen, weil ich super krass finde, dass, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, wie du gerade sagst, ne, die Festnahme war nicht aufgrund des Diebstahls, die Festnahme war aufgrund, dass er keine deutsche Staatsangehörigkeit hat. Und ich glaube, das ist super wichtig, weil viele die Geschichte erzählen, der oder die sitze wegen Diebstahl. Aber das ist de facto nicht richtig. Wegen Diebstahl würde keiner, wenn er im Geschäft, ich sag mal, hops genommen wird, in den Knast direkt kommen. Das ist das eine. Und das andere ist aber tatsächlich auch diese massiven Prügeleien von den Cops, die sich dann bis in den Knast ziehen bei den Wärtern. Man muss ja auch dazu sagen, festgenommen, das habe ich vergessen eingangs zu erwähnen, wurde er im Juni. Das heißt, er saß einen Monat im Knast und ist dort gestorben. Und das finde ich, also ist auch nochmal, ich glaube, das muss man krass hervorheben, dass nach einem Monat Knast er ermordet worden ist. Die Welle der staatlichen Gewalt, die er erlebt hat, ich glaube, die können sich viele nicht vorstellen, vor allem natürlich nicht Leute mit einer deutschen Staatsangehörigkeit. Und das ist schon Wahnsinn und schließt ein Repressionsverständnis mit ein, was ich gerade meinte, wo ich glaube, das ist für viele dann doch eher unbegreiflich. Ja, insofern sehr toll, dass ihr diese Sache jetzt laut macht, und zwar im Sinne des Wortes. Toll von den Gefangenen vor allem, die an die Öffentlichkeit gegangen sind. Natürlich, und dass es aber auch drinnen wie draußen Leute gibt, die solche Sachen eben nicht einfach durchgehen lassen, sondern zumindest das, was sie an Gegenöffentlichkeit herstellen können, auch laut und offensiv machen. Das ist sehr wichtig, denn hier geht es um die Menschenrechte von uns allen, weil es trifft einige, die mit den schlechtesten Papiersituationen oder dem schlechtesten Status, und dann wenn das durchgeht, wenn das in der Gesellschaft normal wird, und wir wissen ja aus der Kampagne Death in Custody, dass es kein Einzelfall ist, sondern dass es sehr viele solcher Fälle gerade in den letzten Jahren in Deutschland gegeben hat, wo Polizei oder aber auch Schließerinnen und Schließer exzessiv Gewalt ausüben, weil sie denken, sie können es. Sie können es ungestraft und ungehindert tun. Und bisher ist der Punkt der Gegenöffentlichkeit der einzige, der dagegen hält. Insofern, alle Hörerinnen und Hörer, ich wiederhole nochmal die Eckdaten. Ich kann euch nur raten, geht auf diese Demo, erzählt Freunden, Verwandten und Bekannten und bringt sie alle mit. Es geht los am Freitag, den 23. Juli um 8 Uhr am U-Bahnhof Turmstraße. Da ist die Auftaktkundgebung, die Gedenkkundgebung für Ferhat Mayouf, und dann ab circa 21 Uhr. Ab circa 21 Uhr dann eine laute und offensive Demonstration, um Krach zu schlagen über diesen unglaublichen Vorfall. Möchtest du noch etwas ergänzen? Ich finde, du hast das jetzt am Ende sehr schön zusammengefasst. Vielleicht nochmal für Leute, die das gerne im Internet nochmal nachlesen wollen, hättest du einen Tipp, wo die noch was finden? Ah, genau. Ja, unser Blog ist relativ einfach. criminalsforfreedom.noblogs.org. Da findet ihr alle Demos. Mittlerweile haben wir auch einen extra, ich glaube, das heißt Strang, ich kenne mich da auch nicht so aus, aber so ein extra Feldstrang-Thema auf unserem Blog. fährt mal Juf, einfach anklicken, da findet ihr alle Infos, also zum Mord seit Anbeginn der Festnahme bis hin jetzt zu der Demonstration bzw. Gedenkkundgebung dagegen, chronologisch sortiert. Also Criminals for Freedom, ein Wort in Englisch? Genau, alles klein geschrieben. Criminals for Freedom, noblocks. Noblocks.org. Genau. Vielen Dank. Danke auch. Ich hatte es in Anmoderation schon gesagt, gegen den Berliner Cem läuft ja in Moabit seit einiger Weile ein Verfahren. Sie wollen ihm Brandanschläge und alles mögliche andere anhängen. Das ist letztendlich ein Überbleibsel einer gescheiterten Staatsschutz-Observationsgeschichte, in der viele Menschen an drei verschiedenen Städten kriminalisiert wurden, aber letztendlich mussten sie alle Verfahren einstellen. Damit es nicht ganz umsonst gewesen ist, haben sie anscheinend jetzt hier noch ein Verfahren hochgezogen. Aber das Sonderbare daran ist die Rolle des Verfassungsschutzes, die jedenfalls sehr ungewöhnlich ist und in letzter Konsequenz auch Möglichkeiten eröffnet, die eher erschreckend sind. Am vergangenen Woche Dienstag gab es einen weiteren Prozesstag. Ich war mit dem Mikrofon vor Ort und habe dort einen Redebeitrag aufgenommen, der sich mit den Aussagen und der Rolle des Verfassungsschutzes in diesem Verfahren auseinandersetzt. Hört selbst. So wie seine Ämter auf Landesebene haben eine maßgebliche Rolle in dem Ermittlungsverfahren gespielt, aus welchen die Anklage resultierte, wegen der unser Genosse Cem heute vor Gericht steht. Bereits zu Beginn der Ermittlungen Anfang 2010 bringt sich der Verfassungsschutz aktiv ein und teilt eine Reihe von Namen mit, welche vermeintlich als Beteiligte in Frage kommen könnten. Auch die weiteren ehemaligen Beschuldigten werden namentlich durch den Verfassungsschutz an das BKA geliefert. Die Kommunikation verläuft dabei ungefähr so. Der Verfassungsschutz schickt ein Behördenzeugnis mit den neuesten vermeintlichen Erkenntnissen an das BKA. Das sind auch keine langen Schriftstücke, da steht dann kurz und knapp, diese oder jener hat das gemacht und ist da Mitglied, ja, und Waffen gibt es auch und dies und das soll wohl geplant sein. Das offensichtliche Problem ist, dass es keinerlei Belege oder Quellen gibt, die Bullen aber trotzdem nur aufgrund dieser Angaben ihre Ermittlungen legitimieren können. Im Jahr 2012 veröffentlichte der Verfassungsschutz in seinem Jahresbericht, dass es eine organisatorische Schnittstelle zwischen den clandestin-militanten Strukturen der angegriffenen Projekte und legal arbeitender Gruppen gebe und konstruierte die damit folgende Kriminalisierung. Nach den Razzien im Mai 2013 gab es vermehrt Anquatschversuche durch den Verfassungsschutz. An der Haustür, vor der Arbeit oder am Telefon belästigten die unverschämten Behördenmitarbeiter, Familienmitglieder und Freunde. Solche Tätigkeiten finden und fanden auch vorher im Umfeld statt. Neben dem Versuch, tatsächlich Informationen zu erpressen, ziehen diese Methoden auch auf Einschüchterung ab. Ein offener und kollektiver Umgang mit solchen Situationen hat uns bisher immer geschützt und den Schweinen gezeigt, dass sie sich verziehen können. Ende 2013 begann der Verfassungsschutz, Briefe zu verschicken, in denen die Adressatinnen darüber informiert wurden, Teil einer G10-Maßnahme gewesen zu sein. Die Überwachungsbefugnisse des Verfassungsschutzes nennen sich G10-Maßnahmen. Der Name rührt von Artikel 10 des Grundgesetzes, welcher in Absatz 1 besagt, das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. Diese Unverletzlichkeit wird im zweiten Absatz sogleich beschränkt. Verantwortlich für jede einzelne Zulassung einer G10-Maßnahme ist die G10-Kommission des Bundestages und das Gesetz entstand 1968 im Zuge der Notstandsgesetze. Unter den Empfängerinnen dieser netten Briefe, in denen freundlich darüber informiert wurde, in welchem Zeitraum ihre Grundrechte gebrochen wurden, waren alle möglichen Telefon- und Briefkontakte. Sie sind sogenannte Drittbetroffene der Überwachung, weil sie beispielsweise mit vom Verfassungsschutz abgehörten Personen telefoniert haben. Aber auch ehemalige Beschuldigte dieses Ermittlungsverfahrens oder jene, die mal in den engeren Kreis der Verdächtigen geraten sind, wurden darüber informiert, dass sie selbst direkt abgehört wurden. All das geht von einer Behörde aus, die direkt aus dem Faschismus entstanden ist, die versucht, sich in linke Bewegungen einzuschleusen, sie ausleuchtet und diese permanent diskreditiert, indem sie die große Gefahr von links predigt. Einer Behörde, die aber auf der anderen Seite so stark in rechten Gruppierungen und Parteien verankert ist, dass diese nicht verboten werden können. Die in die faschistischen Aktivitäten des NSU verstrickt war und über die wir wohl niemals die komplette Wahrheit erfahren werden, weil die Akten über 100 Jahre unter Verschluss sind. Es ist kein Zufall, dass am 22. Mai 2013, dem Tag der Razzien gegen die vermeintlichen Strukturen von Razzia L und Radikal, der Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses veröffentlicht wurde. Wir fragen uns nicht, warum in diesem sogenannten demokratischen Land das alles möglich ist, denn wir sehen es jeden Tag glasklar vor unseren Augen. Diese freiheitlich-demokratische Grundordnung steht rechts und sie muss mit allen Mitteln bekämpft werden. Danke, dass ihr deswegen heute hier seid. delincuente. Me llama el ignorante, llama el perro obediente. Tu silencio me hace fuerte, tu cobardía más valiente. Epitafio de mi tumba, cuando me abrace la muerte. Şu an Radyoaktif Berlin dinlemektesinizdir. Yo, P-Shaw, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioaktif Berlin. Radioaktif Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner, P-Shaw. Radioaktiv geht zu Ende. Wenn ihr diese Sendung nochmal hören wollt oder sie auch Freundinnen und Freunden, Bekannten oder sozialen Medien anvertrauen wollt, geht doch einfach auf unseren Blog, denn da findet ihr in einigen Stunden den Podcast. Der Blog heißt radioaktivberlin.nostate.net. Ich wiederhole das nochmal, radioaktivberlin.nostate.net. Und da findet ihr nicht nur diese Sendung, sondern viele andere Dinge auch, die ihr dann da gerne euch anhören und natürlich auch gerne weiterverbreiten könnt. Das letzte Wort hat wie immer in dieser Sendung der gefangene Radiojournalist Mumia Abu Jamal. Das wird so lange sein, bis er frei ist und einen neuen Jingle aufnehmen kann für diese Sendung. Mein Name ist Markus, macht's gut, tschüss. My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu Jamal.